Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 9, Vers 2 bis 3. Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben, du Höchster. Gott segne dieses Wort. Gott loben. Wenn ihr betet, wie betet ihr? Wofür betet ihr? Betet ihr für Sachen, Dinge, bestimmte Probleme oder was auch immer? Was mag das sein, wofür ihr betet? Habt ihr mal überlegt, dass es einfach auch Sinn machen kann, einfach Gott zu danken, dass Gott Gott ist, Jesus Christus unser Herrgott ist, und ihm einfach Dankbarkeit auszudrücken im Gebet? Das ist nämlich das, wo ich euch ermutigen möchte, euch hier das einfach Gott zu loben. Also nicht immer zu kommen mit Sachen, ich brauche Hilfe hier oder da. Das ist alles in Ordnung, das ist okay. Aber ihr könnt in eurer Beziehung zu Jesus Christus viel, viel mehr wachsen, in eurer persönlichen Beziehung zu unserem Herrn Jesus, wenn ihr euch ihm unterordnet und ihm einfach Dankbarkeit ausdrückt. Also im Gebet, danke. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, durch den Heiligen Geist, mir ins Herz sprichst. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke für was auch immer es ist. Also einfach Dankbarkeit ausdrücken, dass Gott da ist und sich um uns kümmert, also dass wir Gott loben. Und dann auch still sein, ne? Nicht einfach weglaufen, Gebet sprechen oder was, sondern einfach dankbar sein, Gott loben und ganz ruhig bleiben und in einem stillen Moment mal hören, wie euch der Heilige Geist ins Herz spricht. Und das ist etwas, also still sein, zuhören, denn Gott spricht immer mit uns, ständig. Und mal gucken, was er dann da vorhat. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wie auch hier David, König David, das macht, von ganzem Herzen, Gott dankt und einfach Freude ausdrücken, dass du nicht nur da bist, sondern einfach, dass du uns als Menschen liebst und für uns am Kreuz gestorben bist, unser Jesus Christus. Damit geht es eigentlich los. Und somit könnte man ein Gebet anfangen, bevor die ganzen Sachen Dinge sind, die man braucht oder wie auch immer. Einfach Gott loben. Macht das mal. Dazu ermutige ich euch. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir und wir loben dich auch, dass du uns diesen Bibelvers gegeben hast, wo es einfach hilfreich ist, mal zu überlegen, zu dir zu kommen, einfach in Lob und Dank. Und nicht, um irgendwas zu erreichen oder weil wir irgendwie hier in der Kirche irgendwie singen oder wie auch immer. Nein, aber ganz in Ruhe, in Stille, allein zu dir zu kommen. Und also von Herz zu Herz, einfach aus vollem, mit vollem Herzen dir danken, dass du Gott bist und dir Lob geben und dich einfach loben. Und ohne dass wir irgendwas erwarten, aber dass wir dann auch zuhören, was du in unseren Herzen sprichst. Denn du sprichst immer zu uns, ständig. Und wir danken dir, dass wir nicht nur beten können, aber vor allem, dass wir dein Wort haben, du das Wort bist, unser Jesus Christus. Und lasst uns alle dich, unseren Herrgott, loben. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.